Fragen und Antworten vom 3.7.2023 mit Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra. Debbie sagt: Guten Morgen. Reinhard spricht: Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid glücklich. Wenn es dir nicht gut geht, ist nur einer schuld daran und das bist du. Und wenn du nicht glücklich bist, ist nur einer schuld daran und das bist du. Denn wir alle führen das Leben, das wir selbst geschaffen haben. Gott ist ein guter Gott und er hat bereits alles erledigt, was er tun muss. Jetzt liegt es an uns zu lernen, in dem zu leben, was er bereits getan hat. Bevor wir anfangen, noch eine Info. Am Mittwoch findet noch einmal ein Live mit Daniel statt, aber dann gibt es den ganzen Juli lang keins mehr. Und auch im August sind wir nicht sicher, wie viele Lives wir machen können, denn wir müssen einen Monat lang nach Europa gehen. Okay, fangen wir mit den Fragen und Antworten an. Schauen wir, welche Fragen wir haben. Die erste Frage. Oh, diese Frage ist auf Deutsch. Ja, das ist eine gute Frage. Wir stellen sie auf drei Sprachen. Ich spreche Deutsch, dann sagt Debbie es auf Englisch und Eliza übernimmt Portugiesisch. Die Frage lautet: Darf man Dinge und so weiter beurteilen und wann ist es urteilen oder verurteilen? Antwort von Reinhard. Schau, die Bibel sagt das ganz klar. Paulus spricht darüber im Römer und in den Korintherbriefen und selbst mit den Hebräern und den Kolossern hat er es behandelt. Und Jesus hat auch darüber gesprochen in Matthäus 7. Es gibt zwei verschiedene Dinge, die wir unterscheiden müssen. Es gibt ein Urteilen, das sehr, sehr wichtig ist, aber es gibt auch ein Urteilen, das sehr falsch ist. Und leider bringen die Christen das oft durcheinander, denn die Bibel übersetzt das Wort sehr schlecht. Doch ich werde es dir so erklären, dass du es verstehst. Dürfen wir Christen urteilen? Nein, aber wir müssen urteilen. Wir Christen dürfen also nicht urteilen, aber wir müssen urteilen. Ich erkläre dir den Unterschied. In Matthäus 7 sagte Jesus: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Verse 1 bis 2. Das bedeutet jedoch nicht, dass Gott dich auf dieselbe Weise richtet, wie du andere Menschen richtest. Jesus sagte nicht, wenn du richtest, werde ich dich auf dieselbe Weise richten, mit der du richtest. Er sagte, du wirst gerichtet werden. Jesus beschrieb damit das Gesetz von Säen und Ernten. Wenn du Menschen verurteilst, werden sie dich genauso behandeln. Sie werden dich genauso richten, wie du sie gerichtet hast, und dir noch ein bisschen obendrauf geben. Und dennoch sagte Paulus auch, dass wir beurteilen müssen, wenn Menschen in Sünde leben. Paulus sagte, dass wir falsche Apostel und falsche Lehren beurteilen müssen. Und das ist der Unterschied. Wenn du etwas tust, das falsch und sündig ist, darf ich das nicht ignorieren, weil ich befürchte, dass ich dich richte. Nein, ich muss die Sünde konfrontieren. Das steht ganz klar in der Bibel. Das ist kein Richten, das die Bibel uns verbietet. Das Richten, das wir nicht tun dürfen, besteht darin, dass wir Verdammnis über andere Menschen aussprechen. Nur Gott hat das Recht, eine Person zu beurteilen, aber die Handlungen von Menschen müssen wir beurteilen. Weißt du, warum das so ist? Weil ich nicht der Besitzer von Menschen bin. Gott ist das. Am Ende des Tages muss jeder Mensch vor Gott Rechenschaft ablegen. Er ist der Einzige, der Menschen beurteilen darf. Doch was machen wir? Jemand steht auf und sagt, wenn du in Homosexualität lebst, ist das Sünde. Sofort stehen andere Christen auf und sagen, hör auf, ihn zu verurteilen. Doch ich habe ihn nicht verurteilt, ich stimme lediglich mit der Bibel überein. Verurteilen wäre, wenn ich sagen würde, du bist ein Sünder und kommst in die Hölle. Damit habe ich die Person für ewig verloren erklärt. Doch das darf ich nicht tun. Nur Gott kann das tun. Müssen wir die Handlungen von Menschen beurteilen? Immer. Verdammen wir Menschen? Niemals. Erkennst du den Unterschied? Nächste Frage. Die Leute fragen mich ständig, was ist der Sinn des Lebens? Antwort von Reinhard. Der Sinn des Lebens ist Gott. Ich kann das nicht klarer und einfacher ausdrücken. Der Sinn bzw. die Bestimmung deines Lebens ist nicht das, was du für Gott tust. Es ist Gott selbst. Der Sinn meines Lebens ist nicht, Waisenhäuser zu bauen, Debbie zu heiraten, Kinder zu haben und so weiter. Das ist nicht meine Bestimmung im Leben. Der Sinn meines Lebens ist, in Intimität mit Gott zu leben. Dafür existiert jedes menschliche Wesen. Denk nur an Kolosser 1, 15 bis 16. Jede einzelne Sache wurde für ihn erschaffen. Debbie ist nicht meine Frau. Ich denke das zwar gerne, aber Debbie wirft ein, wessen Frau bin ich denn? Reinhard fährt fort. Gott hat Debbie nicht geschaffen, weil er sagte, Reinhard braucht eine Frau. Gott schuf Debbie, weil er sagte, mein Sohn Jesus braucht eine Frau. Epheser 5 sagt, die Ehe auf der Erde ist lediglich ein Bild von Jesus und seiner Gemeinde. Vers 32. Jesus hat sich also eine Frau namens Debbie erschaffen und dann sagte er, Reinhard, möchtest du gerne ein paar Jahre auf der Erde mit meiner Frau verbringen? Verwalte sie gut, denn du bist ebenfalls meine Frau zusammen mit ihr. Zusammen seid ihr eins, aber du wirst Debbie nie besitzen, nie, nie, nie. Nur wenige Menschen verstehen das. Ich wurde nicht geschaffen, um für Gott zu arbeiten. Ich wurde für eine Beziehung mit Gott geschaffen. Das ist die einzige Bestimmung in deinem Leben. Du hast keine andere Bestimmung. Schau, was Paulus in mehreren Briefen lehrte. Alles, was du tust, tu es für den Herrn. Zum Beispiel Römer 14, Vers 6. Lass mich dir eine Frage stellen. Welche Aufgabe ist geistlich wichtiger? Dass ich Debbie am Morgen eine Tasse Kaffee bringe oder dass ich 100 Kinder aus dem Elend rette? Die meisten Christen würden denken, es ist wichtiger, 100 Kinder aus dem Elend zu retten. Aber das stimmt nicht. Geschirr zu spülen ist genauso wichtig wie Tausenden das Evangelium zu predigen. Aber weil wir immer denken, die Bestimmung im Leben sei, etwas zu tun, anstatt zu sein, vermasseln wir es. Wenn mein ganzer Sinn im Leben Intimität mit Gott ist, dann hat alles, was ich tue, einen Sinn. Außer ich tue es für mich selbst. In dem Moment, in dem ich irgendetwas für mich selbst tue, habe ich meine Bestimmung verlassen. Nächste Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Wie kann ich Jesus für andere Menschen sein? Ich versuche es, aber ich kann es nicht. Antwort von Reinhard. Als erstes sage ich dir Folgendes. Du wirst immer versagen, wenn du es versuchst. Keiner, der etwas versucht, wird dabei erfolgreich sein. Du musst es tun. Und zweitens musst du aufhören, es zu einer religiösen Aktivität zu machen, dass du Jesus zu anderen Menschen bringst. Und dann gebe ich dir ein paar praktische Schlüssel, wie jeder Christ Jesus für andere Menschen sein kann. Erstens, sei vorsätzlich. Wenn du ins Bett gehst, wann immer du willst, aufstehst, wann immer du willst, zur Arbeit hetzt, wann immer du musst, wirst du niemals Jesus für Menschen sein. Du musst vorsätzlich und bewusst handeln und sein. Das sieht folgendermaßen aus. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, sagst du: Jesus, es ist mein tiefes Verlangen, dich gegenüber allen Menschen, denen ich begegne, zum Ausdruck zu bringen. Sprich heute Nacht in einem Traum zu mir. Ich möchte wirklich du auf dieser Erde sein. Am Morgen, wenn du aufwachst, springst du nicht sofort aus dem Bett und hetzt zu deinem Tagwerk. Stattdessen bleibst du still und ruhig im Bett liegen oder du gehst an einen Ort, an dem du Frieden zum Beten hast. Und dann versuchst du nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Du verbringst die ersten 15 Minuten damit, ihm zu danken und zu danken für alles, was dir einfällt. Und dann machst du Folgendes. Du sagst: Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich vollkommen hin. Heute geht es in meinem Leben nicht um mich. Ich weigere mich, egoistisch zu leben. Ich weigere mich, mich nur auf mich und meine Bedürfnisse zu fokussieren. Ich gebe dir meinen Körper, damit du dich durch mich ausdrücken kannst. Und dann machst du mit deinem Tag weiter. Und während des Tages wiederholst du immer wieder leise: Ich bin hingegeben. Jesus, drücke dich durch mich aus. Auf diese Weise wird das zu etwas Natürlichem. Es ist nichts Gefälschtes oder Religiöses mehr. Es muss zu einem Lebensstil von innen nach außen werden. Der Bi sagt ergänzend: Wenn du morgens aufstehst und Zeit im Gebet und Bibellesen verbringst und nahe zu Jesus kommst, um einfach bei ihm zu sein und anschließend in deinen Tag hineingehst und Menschen triffst, wird das, was du morgens meditierst und gelesen hast, einfach natürlich aus dir herausfließen. Die Bibel sagt: So wie das, auf das du dich fokussierst, wirst du. Wenn du dich auf Jesus fokussierst, wirst du so werden wie Jesus. Du spiegelst ihn automatisch vor anderen wider. Du musst gar nicht erst versuchen, es zu tun. Es geschieht einfach. Reinhard sagt: Wow, das stimmt. Wenn du deinen Morgen gestresst beginnst, wirst du den Menschen mit Stress begegnen. Wenn du deinen Morgen mit Sorgen über den Tag beginnst, wirst du Sorgen bei den Menschen zum Ausdruck bringen. Aber wenn du den Tag mit Jesus beginnst, wirst du gegenüber den Menschen Jesus zum Ausdruck bringen. Debbie spricht weiter: Man erkennt das ganz praktisch, wenn man eine Mutter mit ihrem Baby beobachtet. Die Mutter ist ganz aufgeregt, weil das Baby schreit. Das Baby spürt die Aufregung der Mutter und wird noch aufgeregter. Die Mutter weiß, dass das Baby alle Personen um sie herum stört, zum Beispiel in einem Flugzeug. Deshalb versucht sie so sehr, das Baby zur Ruhe zu bringen, doch dabei wird sie immer gereizter. Aber wenn sie nach innen geht und mehr Zeit mit Jesus verbringen würde, um sich selbst zu beruhigen, würde das Baby diese Ruhe spüren und dann würde sich auch das Baby beruhigen. Andere Menschen sind genauso wie das Baby, nur nicht so ausdrucksstark. Das Baby ist ausdrucksstärker als einige andere Menschen. Wenn das Baby auf deine Gereiztheit bzw. deine Gelassenheit reagieren kann, werden andere Menschen automatisch auch darauf reagieren. Ich weiß nicht, Aber vielleicht hört gerade eine Mama zu, die dieses Wort braucht. Reinhard sagt, ich wage es, wenn Debbie prophetisch wird. Hör zu, da gibt es noch etwas anderes. Eigentlich habe ich die wichtigste Antwort auf deine Frage übersehen. Ohne diese Aussage ist alles, was wir bisher gesagt haben, irgendwie falsch. Alles, was wir gesagt haben, ist irgendwie falsch, wenn wir Folgendes nicht hinzufügen. Du sollst Jesus gar nicht zum Ausdruck bringen. Jesus will sich durch dich ausdrücken. Debbie sagt, ja, das stimmt. Reinhard fährt fort. Dies war eine der größten Offenbarungen, die ich 1982 hatte, als ich mich durch die Last, Gott zu dienen, plötzlich vollkommen überwältigt fühlte. Der Herr sagte zu mir, hör auf für mich zu arbeiten. Ich sagte, aber Herr, du hast mich doch berufen, dir zu dienen. Er sagte, lass mich durch dich arbeiten. Wie Debbie bereits gesagt hat, setz die innere Verbindung mit Jesus in deinem Herzen, Jesus durch dich frei. Du musst nichts für ihn tun. Es gibt einen Jesus in dir, der Jesus für die Menschen sein möchte. Gib dich ihm hin. Nächste Frage. Hier ist eine Frage auf Deutsch, die ich ansprechen werde, obwohl ich dadurch vielleicht Schwierigkeiten bekomme, aber das ist okay. Es macht mir nichts aus, wenn ich Probleme wegen meiner Meinung bekomme. Es ist meine Meinung. Ich werde die Frage lesen, dann sage ich dir meine persönliche Meinung und Debbie gibt dir ihre persönliche Meinung. Die Frage lautet: Aktuell bin ich noch nicht geschieden. Wie denkt Jesus über meine Dates mit Männern? Soll ich damit warten? Antwort von Reinhard: Schau, diese Frage musst du Jesus stellen. Ich weiß nicht, was Jesus über das denkt, was du tust, also frag ihn selbst. Ich kann dir nur sagen, was ich denke. Ich denke, dass du durch dieses Handeln dein Leben bereits jetzt auf Chaos vorprogrammierst. Das ist meine Meinung. Deine Frage zeigt mir, dass du verzweifelt zu versuchen scheinst, Erfüllung durch Männer zu finden. Mein Rat für dich wäre, denke noch nicht einmal an Männer, bis Jesus deine ganze Befriedigung geworden ist. Wenn du so vollkommen zufrieden in Jesus bist, dass du nicht mehr denkst, einen Mann zu brauchen, um glücklich und erfüllt zu sein, dann kannst du anfangen, an Männer zu denken. Wenn du das nicht tust, haben mir die mehr als 40 Jahre, seit ich Jesus diene, gezeigt, dass du in Schwierigkeiten geraten und dich verletzen wirst. Das ist mein Rat. Was Jesus darüber denkt, musst du mit ihm besprechen. Debbie sagt, allein die Tatsache, dass du immer noch verheiratet bist, sollte dich daran hindern. Du hast selbst gesagt, dass du nicht geschieden bist und die Bibel sagt, wenn du zu anderen Männern gehst, während du verheiratet bist, ist das Ehebruch. Deshalb musst du dich entscheiden. Reinhard ergänzt, Jesus sagte sogar, wenn du jemanden vom anderen Geschlecht in deinem Herzen begehrst, ist das Ehebruch. Deshalb denke ich, dass du in einer sehr ernsten Situation bist. Nächste Frage. Manchmal habe ich Angst, etwas Übernatürliches zu spüren, und ich diszipliniere mich, Gott unabhängig davon anzubeten. Ist das normal? Antwort von Reinhard: Vollkommen normal. Hör zu, wann immer du Angst vor irgendetwas hast, musst du dich disziplinieren und fein von deinen Sorgen wegschauen, um Jesus unabhängig davon anzubeten. Seit vielen Jahren finde ich es so traurig, dass viele Christen kein Lied in ihrem Herzen haben, sofern keiner ein Lied für sie schreibt. Ich liebe großartige Anbetungsmusik. Ich liebe Jeremy Riddle. Ich liebe Jenny Johnson. Ich liebe die Lieder von Josh Baldwin. Er ist einer meiner Lieblinge. Doch ich muss auch ohne einen Fernseher, ein Handy und ohne die Musik eines anderen ein Lied in meinem Herzen haben. Ich finde es so traurig, dass es heutzutage kaum einen Christen gibt, der ein Liebeslied in seinem Herzen hat, das aus seinem eigenen Herz und nicht von jemand anderem stammt. Also ja, preise Jesus ganz bewusst und vorsätzlich den ganzen Tag lang. Deine Frau mag deine Lieder vielleicht nicht. Meine Frau mag meine Lieder auch nicht. Ich singe sie trotzdem. Ich singe sie, wenn ich die Treppen rauf und runter gehe. Ich singe sie unter der Dusche. Ich singe sie in meinem Büro. Und meine Frau sagt, dass ich sie sehr laut singe. Denn ich singe sie für ihn aus ganzem Herzen. Also, meine liebe Freundin, mach weiter. Denk dran, es geht nicht darum, wie du dich fühlst, wenn du ihn preist. Es geht darum, wie er sich fühlt, wenn du ihn preist. Gott liebt es, wenn seine Kinder ein Lied für ihn haben. Es tut ihm gut. Wenn du die Bibel studierst, erkennst du, dass Gott Gefühle hat. Also sorg dafür, dass er sich gut fühlt. Nächste Frage. Wie können wir gute und treue Diener sein? Antwort von Reinhard. Ganz einfach. Hör auf, dir Sorgen um dich selbst zu machen. Hör auf, dir Sorgen um deine Zukunft zu machen. Hör auf, dir Sorgen um deine Karriere zu machen. Hör auf, dir Sorgen um deinen Erfolg zu machen. Hör auf, Menschen zu folgen. Hör auf, deinem Pastor zu folgen. Hör auf, deiner Gemeinde zu folgen. Ich folge nur einem, und sein Name ist Jesus. In dem Augenblick, wenn er etwas sagt, gehorchst du. Du diskutierst über gar nichts mit ihm. Debbie wirft ein, oder mit irgendjemand anderem. Reinhard fährt fort. Einmal hat mir Jesus in zwei prophetischen Träumen gezeigt, dass er sehr traurig darüber ist, dass von allen Kindern Gottes nur etwa 10% wahre Jünger Jesu sind. Sehr oft musst du dich entscheiden. Bist du ein treuer Diener von Menschen, eines Systems, eines Pastors, eines Ehemanns bzw. einer Ehefrau, oder bist du der treue Diener von Jesus? Jesus sagte, wenn du mein Jünger sein willst, musst du alle anderen hassen. Siehe Lukas 14,26. Das heißt, er ist derjenige, dem du folgst und nur ihm. Nur dann hörst du die Worte, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Matthäus 25, Vers 21 fortfolgende. Das ist wirklich ganz einfach. Sei der Diener von Jesus, von keinem anderen. Debbie ergänzt, wir haben erst gestern darüber gesprochen, wie wenig Christen tatsächlich für den Herrn leben. Im Normalfall leben sie für sich selbst und ihre eigenen Sehnsüchte. Wenn Jesus etwas von ihnen will und es im Widerspruch zu dem steht, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, ignorieren sie das, was Jesus möchte, ganz einfach. Nur sehr wenige Personen, die wir kennen, sind wirklich bereit, das zu tun, worum Jesus sie bittet. Ich denke, das ist traurig. Reinhard sagt, ja, das stimmt. Debbie und ich haben gestern Abend tatsächlich angefangen, darüber zu sprechen. Die Bibel sagt sehr klar, dass die Menschen in den letzten Tagen egoistisch werden. Es ist das erste Zeichen, dass wir in den letzten Tagen sind. Und Satanismus hat übrigens nichts mit Opfern von Kindern oder Tieren oder mit Blut zu tun. Die Kirche von Satan wurde von einem Mann namens Anton LaVey gegründet und er hat die Bibel der Satanisten geschrieben. Und die ganze Lehre des Satanismus ist folgende: Mach dich selbst zum Zentrum deines Lebens. Träume deine Träume, folge deinen Wünschen, tu, was immer du tun willst. Das ist Satanismus. Der Grund, warum so wenige Menschen gute und treue Diener sind, ist, dass sie niemals Buße für die Hauptsünde in ihrem Leben getan haben. Sie haben sich selbst nie vom Thron ihres Lebens geworfen. Du kannst kein guter und treuer Diener Jesu sein, wenn du dir selbst dienst. Darüber haben Debbie und ich gestern gesprochen. Es ist so traurig, wie egoistisch die Menschen geworden sind. Sie wollen Jesus dienen, wenn es komfortabel ist. Ich habe darüber viele Tränen geweint. Debbie sagt: Ich nenne nur ein Beispiel, wenn es darum geht, Kinder zu adoptieren, die in Not sind. Allein in Brasilien gibt es genügend Christen, um alle Kinder zu adoptieren, die ein Zuhause brauchen. Aber die meisten Menschen denken: Oh nein, wenn ich adoptiere, bringt dies mein Leben durcheinander. Ich möchte mein Leben nicht ruinieren, indem ich ein Kind mit Problemen hereinlasse. Ja, es bringt dein Leben durcheinander. Reinhard wirft ein sehr sogar. Debbie fährt fort. Aber du rettest damit auch ein Leben. Und dann kannst du hören, guter und treuer Knecht. Wenn du ein erfolgreiches, sehr sauberes und komfortables Leben haben möchtest, hörst du diese Worte wahrscheinlich nicht. Aber du kannst dich selbst entscheiden, du hast deinen freien Willen. Aber vielleicht könntest du eine Sache bedenken. Versetze dich doch einmal in ein Kind hinein, das ein Zuhause braucht. Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass alle zu egoistisch und zu beschäftigt mit ihrem Leben sind, um dir zu helfen? Reinhard sagt: Wow. Hört zu, meine Freunde, ich kenne tausende Christen auf der ganzen Welt, die als erstes für ein Zeichen oder eine Bestätigung beten, wenn Gott ihnen etwas aufträgt, das furchterregend ist oder sie eine Menge kosten wird. Doch die Wahrheit ist, dass sie tief in ihrem Herzen nicht um ein Zeichen der Bestätigung bitten, weil sie nicht sicher sind, sondern weil sie es nicht tun wollen. Sie wissen, dass es sie sehr viel kosten wird. Ein Jünger Jesu hört auf, für sich selbst zu leben. Debbie und ich haben beschlossen, nie für uns selbst zu leben. Wir leben für Jesus. Das war's. Als Gott sagte, verlasst Österreich und geht nach Amerika, sind wir gegangen. Als er sagte, lasst eure Söhne und auch alles, was ihr euch in Amerika jahrelang aufgebaut habt, zurück und geht nach Brasilien, gingen wir. Jetzt ziehen wir nach Teresina. Und wer weiß, wo wir 2025 hinziehen. Vielleicht nach Afrika. Debbie und ich leben ehrlich nicht für uns selbst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du ein guter und treuer Knecht sein kannst. Debbie sagt: Eigentlich war das eine gute Sache, als unsere Söhne nicht mitgezogen sind. Der Grund, warum sie nicht mitkamen, war folgender. Sie sagten: Nein, wir gehen nicht mit, denn wenn Gott irgendwann sagt, zieht nach Afrika, dann zieht er dorthin und wir sind auf einem weiteren Kontinent. Ich erkenne gerade, dass wir ein gutes Beispiel für unsere Kinder waren, wie man der Stimme Gottes gehorcht. Reinhard sagt, das stimmt. Debbie fährt fort, selbst Sie haben erkannt, wenn Gott uns etwas auftragen würde, würden wir es tun. Reinhard spricht, wenn ich mir ein weiteres Tattoo machen lassen würde, Ich habe Debbie versprochen, dass ich nur zwei mache, deshalb werde ich mir keine weiteren machen und ich versuche nicht, Debbie zu überreden. Aber wenn ich ein weiteres Tattoo machen lassen würde, würde ich den folgenden Bibelvers aufschreiben. Eigentlich würde ich zwei Bibelverse aufschreiben. Debbie wirft ein: Siehst du, jetzt sind es schon zwei. Reinhard spricht weiter. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist ein Gewinn. Philipper 1,21. Und der zweite, den ich aufschreiben würde, wäre: Jesus starb für alle, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. 2. Korinther 5,15. So sieht ein guter und treuer Diener aus. Nächste Frage. Ich kann nicht schwanger werden. Ich habe gebetet, proklamiert und ich habe so viele Krankheiten durchgemacht. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass ich Kinder habe. Glaubst du, dass Gott nur die auswählt, Mütter zu sein, die würdig sind? Antwort von Reinhard: Nein, denn dann wäre die Welt bereits ausgestorben. Wer ist schon würdig, eine Mutter zu sein? Ohne Jesus sind wir alle nichts. Und mit ihm sind wir alle fantastisch. Warum sollte Gott eine Frau mit einer Gebärmutter erschaffen und dann zu ihr sagen: Tja, das war nur ein Witz? Der Grund ist ein falscher Herzensglaube. Geh auf meinen YouTube-Kanal oder schick uns eine Nachricht, auf die Karin antworten wird. Es gibt ein Video von einer engen Freundin von mir, die keine Kinder bekommen konnte. Ich traf sie in Polen und lehrte sie, wie sie das ändern kann. Und heute hat sie zwei wunderschöne, süße Mädchen. Also schau meinen YouTube-Kanal an und inspiriere dein Herz. Vater, wir weisen jeden Geist von Krankheit ab und wir befehlen, Unfruchtbarkeit zu gehen. Wir befehlen jeder Ehefrau, die das anschaut und die sich danach sehnt, Kinder zu haben, schwanger mit dem Sperma ihres Ehemanns zu werden. Und wir danken dir für viele Babys. Debbie sagt: Amen. Nächste Frage. Es gibt noch so viele Fragen. Lasst mich eine letzte, wirklich gute auswählen. Sie lautet: Was ist dein Eindruck über das erste Semester von 2023 in Brasilien? Chaos oder Wohlstand? Antwort von Reinhard: Ich habe keinen Eindruck darüber, weil es mir egal ist. Ich sage dir auch warum. Ich bin kein Bürger von Brasilien. Ich bin kein Bürger von Österreich. Ich bin kein Bürger von Amerika. Diese Länder denken, dass ich ihr Bürger bin, aber sie haben sich getäuscht. Sie gaben mir ihre Pässe und denken nun, ich sei ihr Bürger. Aber das bin ich nicht. Ich bin ein Bürger des Himmels. In meinem Land gibt es kein Chaos. In meinem Land gibt es Überfluss. In meinem Land gibt es Wohlstand und Gesundheit und Sieg. Alles ist perfekt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen darüber, was in irgendeiner Nation auf dieser Welt geschieht. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich leichtsinnig bin. Es bedeutet lediglich, dass es mich nicht beeinflusst oder beeinträchtigt. Ich wurde auf diese Erde gestellt, um die Realität meines Landes, des Himmels, an jeden Ort zu bringen, an dem ich lebe. Deshalb ist es mir wirklich egal, wer Präsident von Brasilien ist. Die Wahrheit ist, selbst wenn der Präsident ganz Brasilien zerstört, wird überall dort, wo ich hingehe, Überfluss sein, denn ich bringe den Überfluss des Himmels in das Elend dieser Nation hinein. Wo Dunkelheit herrscht, wird das Licht größer sein. Die Regierung ist nicht das Salz und das Licht der Welt. Wir sind es. Deshalb ist es mir egal, was in deinem natürlichen Land Brasilien geschieht. Wichtig ist, lebst du im Himmel und bringst du seine Realität auf die Erde? Das ist die eigentliche Frage. Wenn das Gesundheitssystem in Brasilien zusammenbricht, gehst du dann hinaus auf die Straße und heilst die Kranken? Hör auf, dir so viele Sorgen über das zu machen, was in deinem Land passiert. Lebe im Himmel, während du auf der Erde wandelst, und bringe die Realität des Himmels an deinen Ort. Hör mir zu. Vielleicht ärgere ich dich mit der folgenden Aussage, und das ist gut. Was immer in Brasilien geschieht, ist nicht die Schuld der Regierung. Es ist die Schuld von den 70 Millionen evangelikalen Christen. Sie sind verantwortlich für das, was in diesem Land passiert. 70 Millionen Menschen in diesem Land nennen sich Christen, evangelikale Christen. Was wäre, wenn jeder von ihnen jeden einzelnen Tag sagen würde: Heute liebe ich, wo ich gehasst werde. Heute teile ich, was ich habe. Heute werde ich Gutes tun, wo Menschen mir Böses antun. Heute liebe ich radikal, genauso wie Jesus liebt. Denkst du wirklich, dass das Land immer noch so wäre, wie es ist? Es ist nur einer, der dafür verantwortlich ist, wenn es kein Licht gibt. Und das ist das Licht. Wenn das Licht nicht scheint, kannst du dafür nicht die Dunkelheit verantwortlich machen. Aber das machen die Christen. Wir beschuldigen ständig die Dunkelheit in Brasilien für das Chaos im Land. Leute, wenn ihr euer Licht nicht scheinen lasst, was erwartet ihr? Deshalb liebe ich meine Zukunft in Brasilien. Ich ziehe bald in einen der 5 ärmsten Staaten der Nation, zusammen mit diesem Mädchen, um alles zu verändern. Piaui, mach dich bereit, wir kommen. Ich hoffe, das hat dich herausgefordert und wirklich aufgewühlt. Leute, wir sehen uns am Mittwoch. Danke fürs Hiersein. Ciao.